Und jetzt Brennercast, der Bundesliga-Podcast. Hallo Rüdiger! How much is the fish? It's important, no. It's nice to be important, but it's more important to be nice, sag ich da nur. Ja, fuck Scooter, sag ich. Oder um es mit der Jimmy Fallon Show zu sagen, fuck Scooter. Scooter. Ja, Scooter. Ah, so herrlich ist, fand das bei der Jimmy Fallon Show mal quasi offengelegt wurde, was für eine Fuck-Scheiße eigentlich Scooter ist. Und auch wenn die ganzen Ü35er da mittlerweile aus Ironiezwecken hingehen und eigentlich doch viel zu viel Spaß haben, als menschenwürdig wäre. Ich glaube, Amnesty sagt nein zu Scooter-Veranstaltungen. Amnesty hat dich versucht zu verbieten. Ja, genau. So erfrischend war es doch mal zu offenzulegen, was das für ein Nonsens ist. Aber natürlich die beste und umsonsteste Global Marketing Campaign für Scooter ever. Ever. Das ist das Problem mit dieser Aufmerksamkeit, ne? Ja, es gibt keine schlechte, früher hat man ja gesagt, es gibt keine schlechte PR, ja. Da hat es aber nicht gestimmt, ja. Da war es nur eine Ausrede für schlechte PR. In Zeiten des Internets und des Shitstorms stimmt's, ja. Gibt keine schlechte PR mehr. Okay. Aber, weil selbst wenn heute, wie heißt der SED-Minister nochmal, der gehen musste? Der hatte doch auch einen Shitstorm. Der SED-Minister mit der Brille. Von Gutenberg. Von zu Gutenberg. Genau. Der, wo meine Bäckerfrau in Altenburg gesagt hat, ja, aber der sagt wenigstens die Wahrheit. Genau, der SED-Minister. Ich habe es jetzt nicht gefragt, wie sie darauf gekommen ist. Weißt du, warum ich SED-Minister sage? Nein. Nicht, weil er vor Axl Rose schon bei den Auditions war. Hätte er auch sein können. Ich glaube, er war da. Er war wahrscheinlich nicht genommen. Ja. Nee, aber er hat das mal, glaube ich, bei so einer Wahlkampfveranstaltung. Lief SED-C. Die versuchen es auch mit allen Mitteln. Wusstest du, dass ich mal in einer AC/DC Coverband gespielt habe? Nein, das war mir bisher unbekannt. Ja. Wir haben bei MTV verschiedene Bands imitiert, zu besonderen Gelegenheiten. Einmal waren wir Kiss in voller Schminke in London. Sehr gut. Einmal war ich Angus Young, ohne Schminke, aber mit nacktem Oberkörper und Schuljungenuniform, also vorher noch angezogen, dann später gestrippt hieß, in so einem Club 40 Seconds, glaube ich, in Berlin. Ja. Und bei Hell and a Bad Place to Be. Es gibt ja so eine Stelle im Set von AC/DC, wo Angus strippt, bis auf die, also den nackten Po zeigt. Ich habe nicht den nackten Po gezeigt, allerdings nicht wegen etwaiger Hemmungen. Das die hatte hast ich, du nicht. Die hatte ich 2004 sowieso, noch weniger. Die Hörer wissen auch nicht, dass wir im Moment nackt sind. Ja? Nee, also geht's ja auch nichts an. Sondern ich hatte eine Unterhose an, auf der stand Viva. Es war eine Viva-Unterhose und es war insofern lustig, weil MTV damals kurz davor stand, Viva zu übernehmen. Aber natürlich die Mitarbeiter bei MTV nicht genau wissen konnten, wen das mehr Jobs kostet. Ja. Headcounts, sagte man damals. Ja. Wer mehr Headcounts lassen muss, MTV oder Viva. Und seid ihr auch je als Scooter verkleidet durch Mallorca gelaufen? Nein. Nein. Schade. Ich dachte, jetzt schließt sich noch ein Kreis. Ja, den Wind muss Wobei ich. Wobei du als HB Baxter... Unvergesslich. Unvergesslich. Wäre es gewesen. Genau. Und deshalb AC/DC. So. Ich war mal in Celle auf dem Weinfest. Was, Celle in Wein? Da passt da hinten und vorne nichts. Auf jeden Fall stand da ein DJ auf der Bühne in kurzen Hosen, Socken und Sandalen und rief ab und zu übers Keyboard in die Menge, Hyper, Hyper. Ja? Da habe ich schon geahnt. Das ist wirklich ein großes Ding. Aber es war nicht HB Baxter, oder? Es war nicht HB Baxter. Nein, nein. Es war DJ Klaus aus der Nähe von Celle. Okay, na gut. Das ist ja okay. Hätte auch sein können, dass du wohntest bei den Anfängen von Scooter. Nein. Wann war das? Also ich habe Scooter das erste Mal wahrgenommen... Nein, ich meine das Weinfest in Celle. Das, 95. Aber das erste Mal was von Scooter habe ich so gehört in irgendeinem Studentenclub in Köln während meiner Schauspielschule. Das müsste so 93 gewesen sein. Da zählte am Ende so viele DJs auf, wo man so denkt, er kennt die alle persönlich, aber vielleicht wollen die gar nichts von ihm. Vielleicht wollen die ihn alle nicht als Nachbarn haben. Da sagst du was. Wir haben ja alle von der Gauland-Boateng-Affäre gehört, ne, Nachbar? Ja. Ich muss übrigens dazu sagen, ich möchte Boateng auch nicht als Nachbar haben, nee. Weil man wäre mir fit. Mir reicht schon, wie viel in der Eismieze los ist im Sommer. Ja. Stell dir vor, wir hätten die Eismieze und Boateng in der Straße. Horror, kommst nicht mehr durch mit dem Fahrrad. Ja, ich bin auch froh, dass du das sagst. Ich verstehe es auch gar nicht, was er damit sagen will. Also also Lothar Matthäus oder sowas würde ich jetzt auch nicht sagen. Oder, aber worum kann es ihm gehen, dem Herrn Gauweiler? Gau. Ich glaube, er mag Super Gau. Ich glaube, er mag keine, in seinem, ich gib es mal in seinem Mindset wieder, ne? Das ist natürlich nicht meine Worte. Ich glaube, er macht keine N-E-G-E-E-R. N-E. Siehst du, ich bin so fern das Wort, dass ich es gar nicht mehr buchstabieren kann. Du weißt, was ich meine. Ja, ich glaube. Was man früher zu Schokokuss gesagt hat. Vielleicht hat er Angst, dass er laut Musik hört oder so. Ja, vielleicht. Genau. Negermusik. Ich weiß nicht. Ja. Jetzt habe ich es gesagt. Ja, aber so ist es ja. So ist es ja. Das ist ja. Also es ist, und das Schlimme ist bei der AfD, man weiß noch nicht mal, ob das deren Mindset ist oder ob sie es ihren Wählern suggerieren. Nee, er sagt ja, die Leute wollen das nicht. Ja, ja, genau. Nee, aber es kann ja auch so ein Rassismus, kann ja durchaus aus einem selbst. Man kann ja selbst Rassist sein und Rassistisches äußern. Absolut. Man kann aber natürlich kein Rassist sein oder ein bisschen und das nur zu Populismuszwecken, sich selbst zum Rassisten stilisieren und auch seine Wähler damit in so eine rassistische Gesamtumarmung holen. Was, glaube ich, noch verwerflicher ist, als selber Rassist zu sein, wenn ich weiß. Ja, das glaube ich auch. Ja. Boatengs, ich benutze jetzt so ein Modewort, was ich auf Reddit gelesen habe übers Wochenende. His response was fucking savage. Na, guck mal nicht mal meinen Zettel, das ist unprofessionell. Du musst deinen eigenen Zettel gucken. Du guckst mir meinen Zettel. Ich habe auf Bernies Zettel geguckt. Okay, das passiert öfter. Pass auf, aber fucking savage sagt man so auf Reddit gerade, wenn man sagen will, der hat den absolut vernichtet, ne? Jemand hat den quasi mit einem Kommentar. Und deshalb finde ich, weil Boateng hat einen Kommentar gemacht, der liest sich so harmlos, aber der ist ganz arschbrutal. Und zwar sagt er, kann ich nur drüber lächeln, ist traurig, dass sowas heute noch vorkommt. Naja, ist ja gut. Ist brutal und ist vor allem auch ein super Kommentar. Und man muss sagen, Alex Gauland, glaube ich, heißt er. Ich nenne ihn beim Vornamen. Alex, du hast dem Land wirklich einen Gefallen getan. Ich finde, die ARD-Gefahr, Die ARD ist nicht so, die AfD-Gefahr ist ein kleines Stückchen, ich möchte jetzt nicht zu vorauseilend optimistisch sein, aber ein kleines Stückchen ist wieder gebannt. Mhm. Damit Jerome kurz vor der EM sich anlegen. Bad idea. Ja, der Mann ist Abwehrchef. Und, Und dann habe ich noch ein Zitat gelesen, das über die Sprache von AfD und Pegida, ich weiß nicht mehr, von wem es war, irgendeinem Professor Dr. Hans irgendwas, oder auch nicht Hans, der meinte, die Sprache von AfD und Pegida drückt einfach nur die Angst vor Komplexität in dieser Welt aus. Absolut. Wahnsinn, ich habe eben ein längeres, älteres Zeitinterview mit dem Herrn Gau irgendwas gelesen. Mein Eindruck ist wirklich böser alter Mann, der gerne die Welt wieder verstehen würde. Also doch Rassist. Absolut. Ja. Gut. Nee, was heißt Militarist auch und nenn nicht mehr, keine Ahnung, meint alten Zeiten hinterher. Ich finde, ein Arist zu sein ist überhaupt schon verdächtig. Ist überhaupt. Ja, weil wenn man ein Ist ist, dann ist man ja eh schon in eine Richtung gepolt und dann, das ist ja schon wieder der Komplexität der Welt, alle... Ja, es widerspricht allem Lebensgesetz. Ja. Genau. Es widerspricht dem Widerspruch und der Widerspruch ist das, womit wir lernen müssen zu leben, Rüdiger. Genau. Ja, okay. Widerspruch dulden wir auch. Ja. Aber in dem Fall muss ich sagen, Rüdiger. Das ist mir neu, aber ja. Ja, ich nicht. Ja. Wir allgemein, so als Publikation. Aber ich muss sagen, eine schönere Review für unser Wirken, auch mein Wirken, insbesondere habe ich selten gelesen, wie. Auf unserer iTunes-Seite, da schreibt der User Waldovix. Das finde ich immer gut. So weit, so gut. Ja. Unter der Überschrift Feel the Burn. Das ist jetzt, weil wir ein bisschen, das ist jetzt, er fühlt natürlich auch The Root. The Root. Fühlt er sicher auch. Hoffe ich mal. Aber es bot sich ja zu an wegen der Bernie Sanders-Wahlkampagne. Schreibt er, ich habe aufgehört, die Sportschau zu schauen und angefangen, den Brennercast zu hören. Seither geht es mir merklich besser und ich glänze in der Kneipe durch neu gewonnenes Fachwissen. Naja, wohl. Und einer messerscharfen Analyse, welche ich zuvor minutiös auswendig lerne, inklusive Gags. Naja. Meine Freunde sind begeistert. Ähnlich begeistert war Steffi nach Spieltag 31, die ich durch ein gemeinsames Essen über Bekannte kennenlernte, in Klammern Pizza. Sie ist jetzt meine Freundin. Ich hoffe, sie zieht bald bei ihrem Ex aus. Als Hobbypsychologe ist es für mich ebenfalls immer sehr interessant, Bayern-Enthusiasten Woche für Woche im Feld zu beobachten, wie der unermüdliche und löbliche Versuch unternommen wird, eine langdauernde, positive, persönliche Entwicklung im Leben, Literatur, Film, Musik, Erziehung der Kinder, Bourbon und Single Malt etc. mit dem Bayern-Phantom zusammen zu verargumentieren. Hut ab für den Satz. Hoeneß, Hummels, Doha als Stichworte. So muss sich ein nordkoreanischer Fußballblogger unter den Augen von Kim Jong-un fühlen oder entsprechend der Filialleiter bei McDonald's um die Ecke. Zum Schluss, ohne den Brennercast wäre mir It Follows und Sicario entgangen. Herzlichen Dank, ich konnte beides mal eine Nacht nicht schlafen, aber es hat sich gelohnt. Fantastisch. Unglaublich, oder? Fantastisch, vielen, vielen Dank. Ja. Bitte weiter so. Bitte weiter so, liebe Hörer, liebe Leser, liebe Rüdiger-Fans, liebe Ich-Fans. Bernie. Mich-Fans. Anbeter. Bernie Anbeter, ja. Also, ja, wir machen weiter. Und jetzt die Breaking News. Oder vielleicht habe ich schon gesagt, fühlt sich noch Breaking an für mich. Während der EM senden wir zweimal. Zweimal? Ja. Gut. Pro Woche. Pro Woche. Ja? Ja. Alles klar. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, Montag und Donnerstag geht's mal voraussichtlich, oder? Ja, okay. Ja. Unser erster Podcast wird natürlich sein der Montag nach dem Deutschlandspiel. Mhm. Und dann we'll take it from there. Yes. Oder? Unbedingt. Gut. Apropos Deutschlandspiel. 1-3 gegen Slowakei. Puh. Reimt sich. Waren aber sonst eher Ungereimtheiten. Wir haben es beide nicht gesehen, muss man sagen, zu unserer Schande. Was hast du gemacht? Ich war abgetaucht. Abgetaucht? Ich versuche jetzt ich habe gesehen alles, also ich habe natürlich heute Morgen versucht, meine Unkenntnis wieder aufzuholen, habe verschiedene Zeitungen und Internetartikel gelesen. Alle spielen natürlich mit der Wasserproblematik. Genau, der Trainer hat nasse Füße bekommen, die Spieler tauchen ab. Aber ich habe es nicht gesehen. Wo war ich? Warte mal, wo war ich? Ich habe irgendwas mit den Kindern. Was hast du gemacht? Ich war in der Strandbar. Ah. Ja. Ist gut, ich habe ja diesen schlimmen Bandscheibenvorfall, wie du weißt. Ja. Ich sitze auch jetzt auf einer Black Roll, der diese Fasern in meinem Körper entklebt, welche die Fasern in meinem Körper entkleben soll. So muss man es formulieren. Und das ist für mich ganz schön, auch die Kinder quasi zu platzieren in dieser Strandbar, ist ja so eine Strand-Beachbar um einen Volleyballplätze herum strukturiert. Da planscht das eine Kind im Wasser, bedarf also nur minimaler Beobachtung. Das andere Kind langweilt sich, aber kann auf meinem iPad dann Snowboard-Spiel spielen. Super. Mitten im Sommer. Ja. 30 Grad plus. Aber du hast ja so ein gutes iPad, das geht, funktioniert da, ja? Der kann nee, das iPad ist nicht gut. Und ich habe es auch nicht dabei, am Handy. Ach, am Handy, gut. Wichtig ist für mich, dass ich in Ruhe zwei Bier trinken kann und mich so langsam aus dem Tag herausschälen und aus meinem Schmerz. Dem Tag die Schärfe nehmen. Ja, genau, sehr gut. Sehr Danke. Gut. Bitte, sehr gerne. Nach dem Motto, keine Termine und schon wieder einsitzen. Leicht einsitzen natürlich heißt es bei Harald Junke, aber bei mir schon wieder. So, aber gut, das alles lange, Entschuldigung dafür, dass wir beide das Spiel nicht gesehen haben. Und was haben wir verpasst? Ein Patzer, oder sollen wir sagen, ein Klatscher von Ter Stegen wieder mal? Ja, ich habe gelesen, der Ball wäre ihm durch die Hosenträger gerutscht. Gut, selber schuld, wenn man Hosenträger trägt. Ja, hab mich auch gewundert. Beim Länderspiel. Ja, ich würde sagen, Pfeil an, der scheißegal. Ja. Ja. Viele Verletzte, Hummels wird vielleicht nicht rechtzeitig fit. Wärst du traurig, wenn Kimmich jetzt nicht spielen darf bei der EM, dass er, wenn er heute rausfliegt, bis morgen, morgen Nacht um 12 Uhr muss Jogi Löw sagen, wen er alles mitnimmt? Ja, aber glaube ich vielleicht gar nicht, weil, also Sané bleibt, er war ja vorher schon Teil des Kaders, würde ich behaupten. Kimmich braucht man doch eigentlich, weil man mit Schweinsteiger und Khedira zwei so Halbverletzte dabei hat. Mhm. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich muss bei Kimmich übrigens immer an scharf eingelegten China-Kohl denken. Ja, ich auch. Absolut, gut. Immer. Das geht an, immer. Ja. Meinst du, das geht anderen Leuten auch so? Gut. Nee, weil nicht alle, es leben ja nicht alle in Berlin-Mitte und sind quasi, und es ist ja nicht für alle wie uns so Kimchi ein Grundnahrungsmittel. Ja. Kimchi ist ja der neue Labskaus. Ja gut. Kann ich nur drüber lächeln. Ist traurig, dass sowas heute noch vorkommt. Ja. Champions League-Finale, das haben wir gesehen, oder? Das haben wir gesehen. Okay. Bis zum bitteren Ende mal wieder. Ich bin tatsächlich mehrmals eingeschlafen. What? Mhm. So sekundenschlafmäßig. Aber wann hast du geschlafen? Einen Elfmeter habe ich verschlafen. Ach komm. Nur einen einzigen. Also du hast, dann bist du in der Halbzeit eingeschlafen. Nee, im Elfmeterschießen. Ach, wer das Elfmeter, ach du lieber Himmel. Habe ich einen Elfmeter direkt verschlafen. Du magst wirklich kein Elfmeterschießen, Dani Meier. Nee. Das ist, obwohl, ich kenne auch eine Frau und Mutter, die ist zwischen einzelnen Wehen bei einer Geburt eingeschlafen. Ja. Das ist vielleicht ein guter Vergleich. Vielleicht. Finde ich auch. Aber also ich war durchaus enthusiasmiert für das Spiel. Natürlich stark auf Realseiten. Ja. Weil der ehemaliger Fascho-Arbeitsclub Atletico ist mir an sich schon historisch schon unsympathisch. Oh, siehst du, das wusste ich nicht. Ja, gut. Naja, das ist eigentlich dummes. Sowas darf man eigentlich nicht nachtragen, eigentlich. Ich nehme das zurück. Nee, aber ich mag Simeone nicht. Das ist für mich unfair. Das ist ein unfairer, lauter Affe. Weiß nicht, ich mag den nicht. Ich mag seinen Stil nicht, ich mag seine Gestik nicht. Ich mag nichts an dem. Ich mag den nicht. Bis er die Bayern trainiert. Ja, dann muss ich ihn mögen. Dann musst du ihn mögen. Klar, okay, das ist was anderes. Ja, gut, das habe ich mittlerweile kapiert. Und ja, ansonsten, ich mag Zidane einfach. Ja. Ist ein toller Typ. Ja. Und manchmal frage ich mich bei Real, ob es überhaupt notwendig wäre, dass jemand die Mannschaft trainiert. Aber vielleicht braucht es jemanden wie ihn, der die Chuzpe hat, sich da hinzustellen und gar nicht so viel zu machen. Das muss man auch erstmal können. Ja, genau. Und mit ihnen, also ich habe, wer hat das gesagt? Also er redet wohl auf Augenhöhe mit ihnen, er sagt nicht viel und er hat halt, aber er weiß halt, wie die Jungs, was die brauchen. Mhm. Genau, Toni Kroos hat es gesagt, in der Süddeutschen. Genau. Ich habe auch den Eindruck, dass er oft nicht mit ihnen redet, sondern ihn nur so, du kennst ja Leute, die mit ihr so Kopfnicken. Mhm. So. Es gibt ja dieses gönnerhafte Nicken, man kann es jetzt nicht sehen, dieses schon okay. Dann gibt es dieses hier rüber. Mhm. Also so, wie ich mit meinen Kindern quasi interagiere. Du kennst ja so. Ja. Nur mit Kopfbewegungen. Ja. Das ist aber toll, weil dadurch, du nimmst, durch diese nonverbale Konversation geht der Spieler dann schon voraus, dass es sich um eine nicht komplexe Anweisung handelt. Sehr gut, ja. Ist, sein Gehirn ist quasi geeicht auf dieses nicht komplexe. Er verstrickt sich nicht in Denkvorgängen, zu denen er eh nicht fähig ist, Fußballspieler, you know. Und dann wird sofort gehandelt. Ich glaube, so ein Typ ist es. Ja. Das funktioniert vielleicht aber nicht auf Dauer. Aber jetzt hört es mal so. Funktioniert auch nicht mit jedem Spieler wahrscheinlich. Nö, aber für die 11. Champions League, für den 11. Europapokal, also die 4. Champions League, hat es gereicht, ne? Hat es gereicht. Ja. Ein bisschen knapp, aber hat gereicht. Ja, man sagte, das Tor war abseits. Ja, es war abseits. Ja. Aber hast du da geschlafen? Nee. Aber unmöglich zu sehen. War, ja, die haben ja auch gesagt, die haben 20 Minuten gebraucht, um eine Kameraeinstellung zu finden, auf der man sieht. Ja, und damit, finde ich, ist es regulär. Und damit ist es eigentlich regulär. Genau, absolut. Finde ich genau richtig gesagt, weil wenn es so lange dauert, dann kann es nicht so eine eindeutige Fehlentscheidung gewesen sein. Eben. Und dann in dubio pro Stürmer. In dubio pro Real. Mhm. Das ist eine alte Weisheit. Genau. Ich habe am Wochenende auch befolgt und mir... Egal. Gesundbrunnen-Center. Egal. Ich fand das Spiel ziemlich crazy irgendwann. So um die 78. Minute rum... Hat ja wirklich, kurz bevor der Ausgleich gefallen ist, hat ja Real zwei Hammerchancen hintereinander vergeben. Da war so richtig, da tobte mal kurz der Wahnsinn im Strafraum von Atletico. Ja, absolut. Und als das passierte war und kein Tor gefallen war für Real, dachte ich so, jetzt passiert noch der Ausgleich. Mhm. Und dann passierte er. Dachte ich auch, ja. Ja. Dachte ich auch. Aber ich war mir relativ sicher, dass in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen dann Real das Ding dann schon noch... Ja, ich auch. Ja. Also, was habe ich denn überhaupt für Notizen? Hast du Notizen? Ja, ich mache immer Notizen. Ja gut, ich auch. Ja. Ja. Ach so, es gab eine Zeit im Spiel, wo ich mich gefragt habe, ist Ronaldo ausgewechselt mittlerweile? Spielt er überhaupt mit? Stand in der Aufstellung? Ja. Der war, ist oft so bei Ronaldo, finde ich, in so Endspielen oder auch in Europameisterschaften bei Portugal oder Weltmeisterschaften, ja, dass man oft so von ihm nichts sieht. Ja, habe ich auch schon öfter gedacht. Ja. Ich habe manchmal Aktionen gesehen von Spielern, wo ich auf die Ferne, auf meinem nicht so guten Fernseher gedacht habe, oh, ist der gut gerade? Ja klar, das ist Ronaldo. Dann war das gar nicht Ronaldo. Kann ich mal, wo ist denn mein Handy? Ach, dein Handy ist in der Hosentasche, glaube ich. Nee, ich muss mal hier, ja. So. Möchtest du noch was zur darstellerischen Leistung von Pepe sagen? Die ist ja immer tadellos. Eigentlich. Die ist ja tadellos. Ja, da muss man nichts sagen. Gut. Ich finde, er könnte noch, wenn ich jetzt sein Schauspieltrainer wäre, wollen ich jetzt sagen würde, er muss diese Sekunde, diese unglaublich entlarvende Schrecksekunde zwischen, okay, mein Gesicht wurde leicht berührt und ich gehe jetzt in diese klare, dramatische Schmerzhaltung rein. Ach so, Das muss er verkürzen, weil das, ich finde, als Profi bei Real muss ihm klar sein, das sehen die Kameras. Ja, das wirkt unglaubwürdig. Nee, du hast natürlich recht. Deine darstellerische Leistung hat natürlich jetzt, wenn du es so unter dem Seziermesser betrachtest, schon sehr viel Laiendarstellermäßiges. Oder wie mein... es hat mich viel weitergebracht. Mein damaliger Agent hat bei meinem ersten Roman zu mir gesagt, Kapitel 17 ist irgendwie Bauerntheater. Ja, ich erinnere mich gut. Ich erinnere mich doch. Sehr verletzt. Ja. Aber ich habe es... Dein Agent hat immer noch mein Starthilfekabel. Ja, okay. Das kannst du ihm mal sagen. Ja, vielleicht kannst du als Retourkutsche. Vielleicht hört er mit. Nee, aber er hatte recht und er hat mich zum besseren Schreiber gemacht. Das hat mich quasi ganze Jahre des schreiberischen Fortkommens habe ich mir gespart durch die eine rüde Ansage. Kannst du mal sehen. Ja, wirklich. Wir sollten rüder zueinander sein, sagt euch Rüdiger. Ich wollte sagen, natürlich, so betrachtet ist es natürlich ein bisschen Bauerntheater. Allerdings, dass er so verlässlich overacted. Das fand ich, deshalb sagte ich tadellos. Ich meine, da ist einfach Verlass drauf. Ja, so habe ich das auch verstanden, Bernie. Ich glaube, das ist auch der einzige Grund, warum der immer noch in der Stammformation spielt. Ja. Gut fand ich auch die Reaktion des Schiedsrichters. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Dieses, diese Kiss-eske Zunge, die da mal kurz an seine Nasenspitze schnellte. Wirklich? Ja, das war total crazy. Das war wirklich, das musst du dir angucken auf YouTube. Der macht so. So, das sollte, glaube ich, andeuten. Keine Ahnung, leck mich am Arsch, was machst du denn hier? Ich, keine Ahnung, es war. Oder er hatte in seinem Knopf im Ohr nicht den Linienrichter, sondern gerade Kiss. Ja. God of Thunder and Rock and Roll. Und das wäre die andere Möglichkeit. Also so Gene Simmons, Blutkapsel im Mund, spuckt Blut. Mhm. Und so, oh, sorry, war gerade hier bei. Na egal. Ja. Na gut. Dazu. Ja, sonst. Ansonsten, ich habe mir aufgrund des Champions League Finale, ich habe noch meine 1A-Statistik Elfmeterschießen erstellt. Oh, wunderbar. Ja, also nur ein paar Facts. Also du weißt ja, Bernie, ein Tor ist breit, 7,32 Meter hoch, 2,44 Meter. Das Tor hat also eine Fläche von knapp 18 Quadratmetern. Ein Ball vom Elfmeterpunkt geschossen, selbst wenn er nur 70 km/h hat, was nicht viel ist, braucht 0,5 Sekunden, bis er die Torlinie übertritt. Die menschliche Reaktionszeit bei einem sehr, sehr trainierten Torwart ist aber schon 0,2 Sekunden. Er hätte also nur noch 0,3 Sekunden in die richtige Ecke dann zu fliegen. Das heißt, er müsste eine Fluggeschwindigkeit von ca. 35 km/h haben, was die Geschwindigkeit von Usain Bolt at Topspeed ist. Ist also nicht zu schaffen. Also eigentlich die Ansage ist, er muss sich im Grunde genommen vor dem Elfmeter bereits für eine Ecke entscheiden, in die er fliegt. Da machen die viele Torhüter die Fehler, das hat man auch jetzt gesehen, dass sie, sie machen den, die sogenannte, den Gamblers, die Gamblers Fallacy, ja, den großen Irrtum aller Spieler beim Roulette-Spielen. Wenn die Kugel fünfmal hintereinander auf Rot landet beim Roulette, denkt man automatisch, jetzt muss sie dann mal auf Schwarz fallen, aber die Chance ist natürlich nach wie vor 50-50. Ja, wie wir gesehen haben, haben alle Spieler von, ich glaube, so lange habe ich noch nie geredet im Podcast. Fantastisch. Ja, haben alle nach rechts unten geschossen. Ja, ja. Und ging jedes Mal deshalb, rein. Ging jedes Mal rein. Und in Mitte stehen bleiben, sagen die Forscher, bringt gar nichts. Nur 6,5% aller geschossenen Elfmeter im Profiligen gehen in die Mitte. Deren Empfehlung ist, sich eigentlich bereits vor dem Elfmeterschießen in eine Ecke zu legen. In eine Ecke zu legen. Nein, auf eine Ecke legen schon, aber festzulegen. Ah, ja. Okay. Man soll nicht mehr davon abweichen. Ja, egal wie oft in eine Ecke geschossen wird, es bringt es nicht. Ja, was glaube ich auch nichts bringt, ist dieses Rumgehampel, was gewisse Torhüter da machen, was Navas auch gemacht oder was Manuel Neuer auch immer macht. Ja. Ich weiß nicht, das irritiert mich als Zuschauer mehr als den spielenden schießenden Spieler, glaube ich. Ich glaube, die Schützen rechnen damit, dass gemacht wird, weil es ist eine offizielle Empfehlung. Also das Einzige, es ist eine offizielle Empfehlung, weil im Grunde genommen ist es so, der Torwart hat keine Chance. Er hat rein rechnisch keine Chance. Der Einzige, so. Aber die große Chance des Torhüters ist natürlich, dass der Schütze unter einem unfassbaren Stress steht. Deshalb trainieren Elfmeterschützen Konzentration. Konzentration. Weil sie wissen, wenn sie einen perfekten Elfmeter schießen, wenn sie das Ding in die Ecke setzen, hat der Torwart keine Chance. Und davon muss halt der Torwart versuchen, die Konzentration zu stören. Aber das ist toll, dass du das sagst, weil ich finde sowieso ein Elfmeter reinschießen in so einer Stresssituation ist tatsächlich gut. Das ist auch eine Kunst, das ist auch eine Schlüsselqualifikation für Spieler, in so einer Situation ruhig zu bleiben. Ein Elfmeter zu halten, finde ich, ist Dusel. Ja. Ich finde es auch nie so besonders, wenn jetzt jemand sagt, der Elfmeter hält, Bodo Ilgner oder keine Ahnung. Lehmann. Würde ich sagen, okay, ich bin nicht unzufrieden. Ja. Aber also das steigert meine Wertschätzung des betreffenden Torhüters eigentlich nicht. Mhm. Wollte ich nur sagen. Toll, das war, danke. Das, gerne. Sowas brauchen wir bei der EM. Das, ja. Tja. Mit Elfmeter bin ich jetzt, glaube ich, erstmal durch auch. Obwohl, wer weiß, vielleicht kommt noch was dazu. Ja, aber das ist ja gut, dass wir uns mal auf so ein Thema eingeschossen haben. Das Einzige, was auch noch vor, was man sagen kann, man kann an der Stellung des Standbeines, kann man unter Umständen erkennen, wo der Ball hingeht. Ja, also sowieso bei Rechtsfüßern, Linksfüßern gibt es den Unterschied. Der Ball landet bei einem Rechtsfuß meistens in der rechten Torwart-Ecke, bei einem Linksfuß meistens in der linken Torwart-Ecke. Aber auch die Stellung Hüfte, Standbein lässt Rückschlüsse zu. Also zum Beispiel, der Ball landet meistens in der rechten Ecke, wenn die Hüfte bei einem Rechtsfuß parallel zum Torwart steht. Okay, dann müsstest du mich schießen lassen, weil ich bin so verdreht momentan. Ja. Mit der Bandscheibe bei mir würde kein Mensch ahnen. Die Frage wäre, ob die Black Roll bei dir... Back in Black! Black Roll! Ja. Als Hilfsmittel erlaubt wäre. Also, ja, nee. Aber ich sitze ja auch nicht beim Elfmeterschuss. Das stimmt. Ja, ist ja eine Sitzhilfe. Naja, hat Philipp Lahm sich nicht mal hingesetzt? Nee. Ich glaube, Götze hat sich mal hingesetzt beim Halbfinale gegen Dortmund oder was, Philipp Lahm, kann auch sein. Also Halbfinale gegen Dortmund, DFB-Pokal letztes Jahr. Oder sogar Bayern. Ich glaube, das sind mehrere hintereinander weggerutscht. Mehrere hingesetzt. Mhm. Ich glaube, Xabi Alonso auch. Ja. Ja. Genau, also wenn ich schießen würde, ich würde so, also bei mir ist ja alles so verschoben mit der Bandscheibe, dass der Torhüter denken würde, der könnte keine Schlüsse daraus ziehen, außer dass ich vielleicht irgendwie in Schlangenlinien schieße. Außer dass er dir nach dem Elfmeter die Nummer seines Physiotherapeuten gibt. Ja, aber ich habe eine super Physiotherapeutin. Das ist gut. Ich musste mal früher im Handball, ich habe Handball gespielt, 7 Meter werfen. Weißt du, als meinen ersten 7 Meter werfen durfte, ich war so aufgeregt, dass ich 2-mal den Pfiff nicht abgewartet habe. Ich habe 2-mal reingeworfen, aber der Schiedsrichter dann schon beim ersten Mal, nee, ich muss erst anpfeifen. Ich so, aha, nochmal. Schon wieder reingeworfen, aber nicht angepfiffen. Beim 3. Mal habe ich zum Glück immer noch reingeworfen. Aber da hat er dann schon angepfiffen. Aber alle haben mich so ein bisschen belächelt. Ja, heute nicht mehr. Heute nicht, heute lacht keiner mehr. Ja. Dafür habe ich gesorgt, mein Lieber. Also du willst es. Außer ich will es. So, apropos lächeln. Ich habe was vorbereitet für uns. Impro-Theater. Okay. Okay, also pass auf. Die Situation ist folgende. Wir haben ja jetzt gehört, Götze geht doch nicht. Ja. Bekenntnis zum FC Bayern. Mhm. Karl-Heinz Wild sagt vom Kicker, alles nur Fake. Will sich nur besser platzieren, aber dazu gleich. Rummenigge sagt aber... Ist Karl-Heinz Wild der Chefredakteur vom Kicker, der so ein bisschen aussieht wie Ed Harris? Ja, genau. Ja. Rummenigge sagt, Götze weiß eigentlich Bescheid. Er sagt, Mario wurde alles klar und seriös kundgetan. Die Liebeserklärung klingt anders. Nee, das ist im Wrestling würden wir sagen ein 316. Ah. Stone Cold Steve Austin hat sowas bekannt gemacht. Der hat seine Sätze dann gern geendet mit And that's the bottom line, cause Stone Cold said so. And that's the bottom line, cause Karl-Heinz said so. Da muss Rummenigge noch ein bisschen dran arbeiten. Der sagt dann noch That's the bottom line, I say, Champs-Élysées. Ja. Wo war mir klar? Champs-Élysées. War mir klar, dass du das sagst. Ja. Genau. Löwe. Wir müssen einen Bundestrainer. Wie sprechen wir ihn aus? Löwe. Löwe. Jogi. Jogi einfach. Jogi Löw. Ja. Jogi Löw. Wir können das W, wenn wir das W wegließen, das würde keiner merken, oder? Jogi Löw. Jogi Löw hat gesagt. Was hat er gesagt? Hat gesagt, das Einzige, was mich interessiert, ist die Leistung beim Spiel und auf dem Trainingsplatz. Es interessiert mich nicht mehr, dass ein Spieler nach dem Turnier in Urlaub geht und den Verein wechselt. Naja, er kann darüber nicht lächeln. Naja, aber er suggeriert ja... Ja, das stimmt. Dass, aber dazu gleich. Wir klären das jetzt alles auch in unserem Impro-Theater. Deine Aufgabe ist, du bist Carlo Ancelotti, du darfst mit italienischem Akzent sprechen. Du musst nicht, du kannst ganz seriös Hochdeutsch. Okay. Auch aus Siegerländer Platt, wie du willst. Das kann ich noch schlechter als Italienisch, aber ja. Kommst ins Trainingslager, um mir als Mario Götze nochmal zu sagen, du hast jetzt nochmal gelesen, das Gesicht ist gut ruhiger. Willst bei Bayern bleiben? Ich will bei Bayern bleiben, aber das ist, also, was, so geht's nicht. Also nochmal ganz nach dem Motto: Ich habe gestern eine Folge von Wieb gesehen, da hat der Berater von Selina hat den Fitnesscoach gefeuert und hat eine halbstündige Ansprache immer wieder versucht, ihm das klarzumachen, dass er gefeuert ist, und der hat es immer nicht kapiert. Und der hat immer gesagt: so, oh my God, you still don't get it, do you? Okay, I get it. Yeah, you're fired. Yeah. Yeah, I know. I knew that all along, but can I just. You still don't get it. Ja. Das war super. So ist es ein bisschen, ne? So ist es ein bisschen. So denkst du zumindest von mir, so, ne? Ja. Du kommst jetzt rein, ich bin im Trainingslager. Und du bist, du willst... Ich du, bin Mario Götze, ja. Okay. Aber ich spreche, der Clou ist, bei Impro-Theater gibt es immer einen Clou. Also mir hat aus dem Zuschauerraum jemand gerufen, mach Mario Götze mit österreichischem Akzent. Okay. Gut. So, genau. Was habe ich hier? Okay, gut, fangen wir an. Okay. Okay. Jungs, kommt alle her. Nein, wir sind alleine in der Umkleidekabine. Ancelotti besucht mich in der Umkleidekabine im Trainingslager. Ich bin alleine. Okay, geh wieder weg. Jogi Löw hat gesagt, ich muss mal unter vier Augen reden. Alle Spieler, mit denen ich nächstes Jahr plane, komm mal hier in die Kabine zu mir. Mario, was willst du hier? Mario, okay, war für ein Scherz. Wir müssen reden. Ist das dein Spind, Mario? Redest du mit mir? Ja, ey, das ist, natürlich ist das mein Spind. Carlo, was gibt's? Gefällt dir der Spind, Mario? Ja, ey, das ist mein Spind. Ich bin bei der Nationalmannschaft. Was hörst du? Was denkst du? Mario, was kannst ihn, du kannst ihn mitnehmen. Ja, was ist mit meinem Spind? Ich bin bei der Nationalmannschaft. Du, ich bin kein Trudel nicht. Warte, ich schieße das entscheidende Tor in der EM-Endspielfinale. Verstehst du? Mario. Du musst deine Lipizzaner mal runterkühlen, ey. Mario, sehe ich aus wie Jogi Löw. Ja, eh nicht. Du bist der Vetter. Was? Du bist der Wamper, du bist der Quamper da, schau dir an. Mario, was hab ich getan, dass du mich so beleidigst? Ja, was willst du jetzt von mir? Ich bin doch bei der EM, ich bin doch meine Wohlfühloase. Was willst du mir sagen? Mario, du enttäuscht mich. Jo, hey, das mag sein, Carlo. Aber weißt du was? Die Entscheidung, die Entscheidung meine ich natürlich, die Enttäuschung. Die Enttäuschung, die ist multilateral. Das ist mir, du enttäuscht mich auch. Weißt du hast mich angerufen und hast gesagt, du planst nicht mit mir. Aber weißt du was, man unter uns, Carlo, ganz ehrlich, einen besseren, das ist überhaupt kein, du denkst vielleicht, du hättest zu mir einen Bärendienst, hat er mir erwiesen, du hast mir einen Tigerdienst, hat er mir erwiesen. Nein, weißt du, ich will kein Trudel nicht. Also, nächstes Jahr, wir haben jetzt einen neuen Manager, wir platzieren uns jetzt einfach so, wir geben den Schwarzen Peter, hast du die schwarze Drecksau, die geben wir an den Verein, weil der Verein, wenn der nämlich sagt, der Mario, ich als Mario, ich sage, ich trudle, ne? Ich sage, ich bleibe jetzt bei dem Verein, dann sagt der Verein, ich würde ihn unbedingt loswerden, aber das ist nur der und wenn es mir der Verabschiedung ist, Mario! Also auf Deutsch sagt, Mario, du redest zu viel! Auf Deutsch ich bleib doch nicht bei dir, du Mario, Trudel! Komm her, ich liebe dich! Mach's gut, Mario! Ja gut, vielleicht bleibe ich doch! Er ist ein netter Kerl, der Carlo. Vielleicht bleibe ich doch einfach. Ein netter Kerl. Weil eigentlich habe ich gesagt, mit meinem Berater, ist dieser neue Berater, habe ich gesagt, wir verarschen den FC Bayern. Wir sagen aber, wir bleiben, dann spielen wir eine, machen wir das Siegtor und dann machen wir uns aus dem Staub. Ab zu Man City. Ja, halt, da trainiert der Seppe. Der Seppel. Der Guardiola Sepp. Der Fahrer des Wagens MGÖ 123 muss bitte sein Fahrzeug vom Spielerparkplatz entfernen. Dann gehen wir zu Mourinho. Buh, buh. Ah, Mist, mein Auto. Oh, Entschuldigung. Ja, okay. So oder ähnlich könnte es passieren. Ja, absolut. Absolut. Absolut, ja. Absolut. Ich bin mir nicht ganz sicher, was Carlo Ancelotti eigentlich sagen wollte. Ich bin mir auch nicht sicher, was Mario Götze eigentlich sagen wollte. Ich auch nicht. Aber, sie haben aneinander vorbei geredet. Ja, ich finde, können wir öfter machen. Wir wollen es nicht erklären. Ja, wir machen das öfter jetzt, oder? Wir machen das jetzt öfter. Wir haben jetzt so entscheidende Szenen der Woche. Ich werde mir Ancelotti auch noch besser angucken. Ja. Ich weiß, wie er aussieht, aber ich weiß nicht so richtig, wie er spricht. Das weiß ich auch nicht. Italienisch. Übrigens, ich muss ja mal ein Bild, um jetzt mal zu sagen, Matze Knob ist ja fantastisch als Fangirl. Ja. Vor allem in diesem Blickpunkt Sport. Ja, ich habe es gesehen. Es war toll. Ja. Weißt du was? Viele stellen noch so Szenen des Spiels nochmal nach. Ja. Und wir stellen so die Pressemitteilung der Woche, stellen wir nochmal mit Impro-Theater nach. Das, ja, wird gut, unsere, das neue ist Rubrik. Unsere neue okay? Rubrik. Okay. Ich finde, es lief nicht schlecht. Es lief ganz gut zur EM. Ja, gut. So, was hatten wir noch? Relegation. Haben wir beide gesehen. Ja. Frankfurter Sieg verdient. Ja, wir könnten wieder über Schauspielerei reden, aber ja, gut. Total verdient. Ja gut, am Schluss wurde es ein bisschen hässlich. Aber da habe ich schon zu dir gesagt, Rüdiger, wenn wir auf dem Platz stünden und es ginge um unseren persönlichen Verbleib in der Liga, zu welchen Methoden würden wir greifen? Ach, ey, das wolltest du nicht sehen. Nee, eben. Fabienne Schwalbe, soll es heißen. Das war natürlich schon cool, als er hingefallen ist und so auswechselbereit sich fallen ließ. Aber dann merkt er, hups, ein Konter. Den nehme ich noch mit. Den nehme ich mit. Ja. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Genau, da kann ich mich ja immer noch kurz vor Baumann fallen lassen. Ja. Hat er dann gemacht. Und er tut ihm gefallen. Ja, aber wer Relegation sagt, muss auch Würzburger Kickers sagen. Absolut, absolut natürlich. Und unseren Freund, der muss jetzt den Zweck in der dritten Liga aufdrehen, Rolf Fälscher. Ja, fucking savage. Ja. Ja. Muss aber wirklich sagen, Frankfurt und Würzburg beide sehr verdient. Die Relegationsmeister. Ja. Ja. Lewandowski bleibt bei Bayern trotz offensichtlicher Verhandlungen mit Real Madrid. Yes. Armin Rode. Armin Rode? Sebastian. Armin Rode geht zu Gladbach. Ja. Genau. Als was? Genau. Als Torwart. Als Schauspieltrainer. Nee, Rode geht wahrscheinlich zu Gladbach für kolportierte 8 Millionen. Sehr, sehr schade, aber ich glaube, er wird bei Gladbach ein Star sein. Ja, ist doch gut. Komm. Du willst ihn doch auch öfter sehen. Ja, unbedingt. Und vielleicht spielt er Champions League. Eine Nachricht, die mich sehr verärgert hat. Bibiana Steinhaus. Die bekannteste Schiedsrichterin in Deutschland. Ah, ja, natürlich. Weiß ich meine. Absolut. Damals von Pep aufs zu herzlichste vielleicht umarmt, berührt. Mhm. Ist die Bundesliga-Schiedsrichterin mit den besten Bewertungen. Ja. Hat in der zweiten Liga gepfiffen, aber trotzdem überlegionell die besten Bewertungen von allen Schiedsrichtern. Puh. Es gehen einige in der Bundesliga gehen einige Schiedsrichter, Knut Kircher, glaube ich, zum Beispiel. Aber Bibiana Steinhaus wird nicht berufen aus der zweiten Liga, sondern andere Schiedsrichter. Das heißt, wir haben immer noch keine Frau, die in der ersten Bundesliga pfeift. Das ist doch irgendwie beschämend. Ja, das ist beschämend. Herr Grindel. Und, ja. Ja. Finde ich sehr schade. Das ist ja schade, das müsste korrigiert werden. Nachdem die Dreifachbestrafung jetzt endlich gemildert ist für die EM, normalerweise beschließen die bei diesem Board of International Football, bla bla bla, wo so viele so alte Schotten, die so Methusalems drin sitzen, weiß ich nicht, ob das stimmt, aber habe ich mal gehört irgendwo, beschließen die ja immer Sachen, die werden dann eigentlich erst so in 3 Jahren umgesetzt, aber diesmal sind sie, waren sie schnell, haben sie schnell beschlossen, im Frühjahr und jetzt zur EM, die Dreifachbestrafung ist abgeschafft, außer das Foul ist so rüde, rotverdächtig, rotwürdig, dass du sowieso rot bekommen würdest. Egal, auch wenn es nicht im Strafraum wäre. Das Problem war ja rot, Spieler muss vom Rot, Platzverweis und Elfmeter. Mhm. Na, war ein bisschen viel im Einzelfall. Marcel Reif hangs up his boots. Really? Hatten wir da schon drüber gesprochen? Er hat, nee, haben wir noch nicht. Wie findest du Marcel Reif? Ich, irgendwie total reif. Also ich, oh, irgendwie war er mir immer einer der Sympathischeren. Ich fand ihn lange Zeit überreif. Ja. Reif für die Insel fand ich ihn. Ich fand, er war selbstgefällig. Er ging oft aufs Klo oder hatte zumindest keine Lust, was zu sagen. Mhm. Ich fand ihn dann, Mama hatte sich in so Bayern-Rants reingesteigert. Andererseits muss ich sagen, ich war vielleicht damals auch ein bisschen sensibel, weil damals, das war so diese Zeit, wo ich ein bisschen verletzlicher war noch als Bayern-Fan, ne? Mhm. Und Bayern auch, und zweimal Meisterschaft Dortmund. Vielleicht habe ich mich da ein bisschen gestört an Sachen, die nicht störenswert sind, nämlich auch mal eine gewisse ironische Distanz an den Tag zu legen. Es haben viele über Reif geschimpft, also ich hatte auch so ein Hashtag als Malreif kreiert damals, habe mich aber öffentlich dafür entschuldigt, weil ich nämlich finde, gerade im Gegenlicht anderer Kommentatoren wie Gerd Gottlob oder Bellaretti neulich wieder, dass er halt durch so eine lakonische, natürlich ist er ein eitler Fatzke, aber hat so eine lakonische und durchaus auch ja so ja, eine erkennende Art. Auch eine erkennende Art. Er erkennt sich schon auch selbst in seinem Kommentarwesen, die man selten findet. Und ich finde, er ist sehr amüsant. Er kann Spiel tragen. Selbst wenn man merkt, dass er keinen Bock hat. Ich glaube, jetzt weiß ich, was ich sagen will. Er hat Haltung. Ah, siehst du? Mhm. Da kommen wir wieder drauf. Ja, genau. Bernie Meyer und ich entdecken nämlich gerade die Wichtigkeit von Haltung überall. Überall. Ist nichts Neues. Nee. Viele wissen das. Die Komplexität der Welt und die Haltung. Aber man vergisst es manchmal. Unsere zwei Themen. Warum will ich Theo Weinzierl sagen? Das weiß ich nicht. Wie heißt er eigentlich? Stefan? August? Markus? Markus Weinzierl, Markus, oder? Markus, ja. Geht zu Schalke, ne? Schalke. Beziehungsweise hat er bei Augsburg, ist es over? Zu Schalke ist 04, ja. Das ist der griechische Verein. Schaka geht zu Arsenal, steht hier bei mir, aber ich glaube, es heißt Arsenal. Ja. Wo Özil gerade Spieler des Jahres wurde und darauf gleich mit seiner Toga in Mekka sich... Ich bin gespannt, wo deiner Meinung nach Mourinho hingeht. Na, ist ja schon klar. Menu. Ja, ich wollte nur hören, wie du es aussprichst. Also, Manese. Nach Arena. Manese. Okay. Manese und man toll, dass auch Mourinho und Pep sich jetzt duellieren, wie Superman und Lex Luthor. Ja. Wobei Lex Luthor ja dann Pep wäre. In der Glatze. Ja. Wie früher in der spanischen Liga. Ne? Die haben aber diesmal in derselben Stadt. Ja. Und sie vielleicht sogar absprechen müssen, zu welchem Italiener sie gehen. Ach, herrje. Ja. Gibt es ein... Ja. Naja. Bobic zur Eintracht. Mhm. Und die Ach, der spielt noch. Mhm. Bobic zur Eintracht, ja. Mach einfach weiter. Das war nur ein dummer Gag. Sportvorstand. Ja. Okay, gut. Nein, ich weiß ja nicht. Hat sofort Beef mit den Ultras. Die Ultras haben gesagt, das ist eigentlich ein bisschen lächerlich. Bobic hat sich in vergangenen Interviews ausgesprochen dafür, dass es gar nicht so, aber das heißt noch nicht mal ausgesprochen, hat gesagt, Leipzig ist Außenverein mit Tradition und naja, diese 50-51-Regel, die Mehrheitsregel, die Anteilhaberregel der beiden Bundesliga-Vereinen, die fällt sowieso früher oder später. Hat sich halt quasi jetzt nicht ganz so sozialistisch geäußert, wie Frankfurt Ultras das gerne gehabt hätten. Und deshalb wird ihm jetzt, they're giving him a hard time. Mhm. Hard times. Und Bobic, was hard hat... Hard times for the working man. Hard times if you will. Der was? War bei Stuttgart. Und was hat er in der Zwischenzeit gemacht? Nichts. Ah ja, gut. Beurlaubt, kommentiert. Oft auch gehässig kommentiert über seinen Ex-Verein. Ich finde ihn auch nicht so okay. Ich bin kein großer Bobic-Fan, muss ich sagen. Ja. Aber... ich würde ihm eine faire Chance einräumen. Ja, gut. Stefan Reinhardt, auch Frankfurt. Hangs up them old boots as well. Mhm. If you're real. Weil er da verletzt ist. Schade, war ein guter Spieler, aber eben... Der war doch erst 27. Ja, oder 28 mittlerweile. Kann auch sein. Ja. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Favre kolportiert, soll nach Nizza gehen. Ah. Ja, warum nicht? Im Urlaub oder? Nee, die Mannschaft, okay. Urlaub. Über den Dächern. Ja. Was habe ich sonst noch? Das weiß ich nicht. Was hast du? Ich hab mich bei den Elfmetern verbraucht. Ah, okay. Ich habe hier noch stehen. Was habe ich hier stehen? Nö. Alles, was wir schon hatten. 40 Minuten reicht noch. 40 Minuten reicht auch. Ich möchte bitte nur noch alle bitten. Ich möchte euch bitte noch alle bitten. Mhm. Falls ihr die Möglichkeit habt, euch Veep anzuschauen. Rüdiger kennt es auch. Es ist wirklich mit Abstand die beste und schlauste Comedy, die ich je gesehen habe. Wirklich je. Je? Wow. Absolut. Ich bin so begeistert bei Veep. Ich bin so begeistert davon, dass ich noch nicht mal mehr lachen kann. Lachen kann ich eh nicht, weil es tut in der Bandscheibe so weh. Ich bin so begeistert darüber zu verstehen, wie man auf solche Gags und Einfälle kommt, dass ich im Nachhinein erst merke, wie lustig es eigentlich war. Hast du zum Beispiel diese eine Folge gesehen, wo Presidential Candidate Debate live im Fernsehen und sie hat so nervöses Augenflackern? Nein, das habe ich nicht gesehen. Das ja. Bestimmt schon, weil ich hab festgestellt, ich habe wirklich nur die erste Staffel gesehen. Also der Verteidigungsminister tritt auch an bei dieser Presidential Debate, will ja auch Präsident werden und hat eigentlich ganz gute Umfragewerte. Und sie hat so ein Augenflackern und momentan und gerade auch wirklich wie immer ein riesen Image-Problem und sie dieses nervöse Zucken, ne, was sie wirklich aussehen lässt wie eine Irre. Ja. Sie versucht es krampfhaft zu unterdrücken und deshalb lächelt sie immer zur Seite, was wenn sie sagt, es kommt. Ja. Und er kriegt irgendwie eine Frage gestellt, so eine sehr ernste, besorgte Frage aus den von den Zuschauern. Und man weiß ja, wie das Publikum darauf reagiert, wenn irgendwie Fragen aus dem Volk nicht ernst genommen werden. Mhm. Aber sie zwinkert ihn und lächelt ihn und so verrückt an, dass er so konsterniert ist, dass er diese Frage nicht mehr beantworten kann. Und Umfragewerte plumps 8% im Keller. Sehr gut. Unglaublich. Also das musst du dir mal ausdenken, so im Writers Room. Da muss man mal drauf kommen. Okay, nächste Woche senden wir auch, oder würde ich sagen? Selbstverständlich. Wir sprechen über Rüdigers Lieblingsserien, ja. Aktuelle Kinofilme und alles, was es zum Thema Fußball bis dahin Neues gibt. Alles klar. Okay, gut, danke, bis dann. Tschüss. Stay tuned. Das war Brennercast, der Bundesliga-Podcast. Mhm.